Santa Lucia, wenn die Sonne versinkt, ein Lied von der Liebe so zärtlich erklingt. In Santa Lucia treibt das Meer still dahin, und ich sag dir heimlich, wie gut ich dir bin. Die ersten Sterne funkeln am weiten Firmament, denn heiß ein Kuss im Dunkeln auf deinen Lippen brennt. In Santa Lucia, ich gestehe es dir ein, ich glaube im Himmel kann's schöner nicht sein. Mandolino, Mandolino, spiel du schwarzer Signorino. Mandolino, Mandolino, beim roten Vino. Mandolino, Mandolino, spiel du schwarzer Signorino. Mandolino, Mandolino, die ganze Nacht. Unbeschreiblich süß sind doch die Frauen, schenken sie dem Manne ihr Vertrauen. Schau nur einmal tief in ihre Augen, und schon versinkt ringsumher dir die Welt. Wenn die Wellen an das Ufer schlagen, klingt es wie ein Lied aus alten Tagen. Und das Meer ist glitzend durch den Sternenschein erhellt. Unterm Himmelszelt, Mandolino, Mandolino. Mandolino, Mandolino, Mandolino, Mandolino, spiel du schwarze Signorino. Mandolino, Mandolino, die ganze Nacht.